Aufgabe 6. Jürgen Hamann? Hallo Jürgen, Sarah hier. Wie geht es dir? Hättest du ein bisschen Zeit für mich? Hallo Sarah, wie schön, dass du anrufst. Ja, kein Problem. Ich habe gerade Pause. Wie schön, prima. Ich brauche unbedingt deinen Rat. Ich muss dringend ein neues Notebook kaufen und ich habe mir gestern ein interessantes Angebot angesehen. Ein Vialo-Notebook. Nun bin ich aber nicht ganz sicher, ob das Angebot gut ist und es alles hat, was ich brauche. Und weil du dich so gut auskennst. Ja, sicher. Ich helfe dir gern. Aber zuerst müssen wir sehen, wofür du das Notebook wirklich brauchst. Soweit ich weiß, brauchst du es natürlich für deinen Job und für andere Dinge, wie Chatten, E-Mails schreiben, Fotos verwalten und so weiter. Das Standardprogramm also. Ja, genau so ist es. Aber ich muss auch viele Dokumente ausdrucken und mein Drucker hat kein Bluetooth, weil er sehr alt ist. Außerdem habe ich viele Dateien auf USB-Sticks und auch die Maus hat einen USB-Anschluss. Sehr schön. Da hätten wir schon mal einen wichtigen Punkt, die USB-Anschlüsse. Das neue Gerät sollte mindestens 2 USB-Anschlüsse haben. Dort kannst du notfalls auch einen Multistecker benutzen. Um bei den Anschlüssen zu bleiben, du sprichst doch auch sehr oft mit deiner Familie in Italien, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich skype fast täglich mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden in der ganzen Welt. Dann brauchst du ein gutes Mikrofon. Aber das haben die meisten Notebooks heutzutage ja. Außerdem brauchst du eine gute Kamera, vielleicht mit 1 Megapixel und natürlich gute Lautsprecher, sowie einen Anschluss für die Kopfhörer. Du hast recht, das werde ich gleich nochmal überprüfen. Ich höre auch gerne gute Musik. Ich auch. Vielleicht sollten wir mal einen gemeinsamen Musikabend machen. Aber ich merke, du weißt schon sehr gut, worauf du achten musst. Das neue Notebook muss unbedingt Bluetooth und WLAN haben. Außerdem ist die Speicherkapazität wichtig. Dein Notebook sollte ausreichend Speicherplatz haben, falls du dort Musik, Fotos und vielleicht sogar ein paar Filme speichern möchtest. Ich schaue auch gerne Filme und Serien auf dem Notebook, aber ich speichere sie nicht unbedingt. Dann solltest du auf die Geschwindigkeit achten. Es ist wichtig, dass du einen Arbeitsspeicher von mindestens 8 GB hast und auch eine SSD-Festplatte. Diese Art von Festplatten ist schneller und verbraucht auch weniger Strom. Das wusste ich gar nicht. Wie gut, dass ich dich gefragt habe. Vielen Dank, Jürgen. Du hast mir wirklich geholfen. Liebe Sarah, nichts zu danken. Ich helfe dir doch gern.